Okay, wir haben das nächste Set am Start. Zum Beispiel in Essen gibt es Piano-Schnitz. Spielst du Schlagzeug? Super. Die werden, glaube ich, wo ist Klaus Steffen? Dankeschön. Wir haben normalerweise. Klaus Steffen. Nein, ja, Moment. Ja, eins am anderen, Eins nach dem anderen. Lieber Livi, gerne noch Zeit. Das haben die auch alles. Ja, der kommt gleich. Okay. Nächste Viertelstunde, ja. Was spielst du? Spielt Bass. Alles klar. Kannst du einfach so mit einsteigen? Wo ist Klaus Steffen? Mal eben jetzt ganz dringend Klaus Steffen hier reinholen. Ja, hol den mal rein, der ist jetzt dran. Klaus Steffen, Pepe Heseding und Holger Schörken. Holger Schörken. Pepe Heseding, Holger Schörken. Ah, da ist Pepe Heseding, unser Franz Lambert. In gut. So. Ja, das ist, ich weiß das nicht genau, weil das so halb abgesprochen ist. Deswegen, wir haben auch noch eine Gitarre, weil die andere Gitarre macht der Klaus. Er ist schon da. Wo ist Holger? Hast du Holger gesehen? Was braucht der Holger? Holger brauchen wir dringend. Wir brauchen dringend Holger. Bitte alle Holger suchen. Bitte jetzt alle nach draußen. Alle nach draußen und eine Schnipseljagd über die Ruhrotter Kirmes. Holger Schöcken. Holger Schöcken. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Holger. Holger. Du wirst gebraucht. Dringend. Er muss einen Schnaps trinken. Das geht vor. Dafür haben wir alle Verständnis. Wir haben aber sowas von Verständnis. Wir haben einen Bass. Wie heißt unser Bass? Christian, hast du eben auch gesagt, ne, hätte ich behalten können. Ich höre nie zu, das ist ein Angebot, wenn man regelmäßig bei der Hafenjam ist, verlernt man das Zuhören. So, Klaus gibt die Anweisungen für die Musikanten. Wir haben eine komplette Kapelle beisammen, Klaus. Du sagst die Akkorde. Geht das hier schon, ja? Ja, das geht schon. So. Sie könnten in der Zwischenzeit weiterhin Hafenwasser kaufen. Ja, aber du hättest durch den Tunnel of Change gehen können. Hast du nicht gemacht? Hast du verpasst? Das Fahrgeschäft ist wieder abgereist. Hast du gesagt? Wir haben einen Anruf von Oberbürgermeister Sören Link bekommen. Der hat gesagt, der Tunnel of Change wäre albern gewesen. Ihr wärt ja alle nicht reif dafür. So. Seid ihr klar irgendwie? Ich meine, es wäre Cis-Moll 7. Wäre der einzige Akkord, der den Rest des Abends. Fist-Moll. Fist-Moll, eine Tonart, die in roter Hinterzimmern gerne gespielt wurde. Und die Moll, die so geil aussah. Oh, Vorsicht! Endlich ist Klaus Großbeach Gitarre kaputt. Du hast dir unsterblich Verdienste um die Hafenjam erworben. Dann schreibt er eben gesagt, nein, seid ihr klar, seid ihr abgesprochen, seid ihr fertig? Kann noch einer eben dem Holger Feuer geben, weil Künstler auf der Bühne dürfen rauchen, das ist bekannt. Das ist in jedem Theater so, das ist eine goldene Regel, Künstler dürfen rauchen. So, Klaus, willst du dich noch verkabeln oder nur deine Gitarre? Gitarre noch? Es ist wahnsinnig spannend, meine Damen und Herren. Das ist ein Karussell, was hier angeworfen wird. Das haben Sie einfach noch nicht erlebt. Ich nehme noch mal einen Schluck, allein um mich ein bisschen runter zu prügeln. Weiß der Schlagzeuger Bescheid? Weiß der Bescheid? Meine Damen und Herren. Zum ersten Mal haben wir einen vorbereiteten Teilnehmer bei der Hafenjam. Er hat seinen Drumcomputer mitgebracht. Rauchen Sie Drum halbschwarz. Merengue ist das Stichwort. Merengue. Wir sind ja auch in Ruhr und an einer Merengue. Ja, das ist super. So. Bist du Starter? Brauchst du noch irgendwie? Brauchst du eine Anmoderation? F-Moll 7 haben wir heute. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich Klaus Steffen bitte auch von hinten an. denn vom Klaus-Steffen bestand die entscheidende Aussage, Männer sollten sich nur von Männern die Haare schneiden lassen, weil nur Männer männlich schneiden können. Merken Sie sich das bitte, dass Sie das Kühler klatscht. War da bei dir zum letzten Mal jemand geschnitten? Das war, als der FC Bayern noch nicht in der Bundesliga war, ne? Nein, auf keinen Fall. So, seid ihr so weit? Stell dich doch so ein bisschen in den Mittel aus, dass man dich auch sieht. Du bist ein schöner Mann und so. Das, wenn man mit welches? Ja, du musst das dann hochheben. So. Ich heb das hier so ab, zack. Jetzt drei. Ja, ah. So, das ist natürlich veranstaltungstechnisch ein absoluter Overkill. Diese Veranstaltung wird definitiv nachträglich von Söhrenling verboten. Was eine linke Nummer ist. Aber egal. Genau, eure Fitnessstunde läuft seit einer halben Stunde. Ach so. Es läuft doch schon das Ländchen. Ah nein, es ist wieder ausgeschaltet worden. Wir haben engagierte Teilnehmer, die hier nicht ausschalten. Ich gehe am Pult. Ich gehe jetzt am Pult. Die Bühne gehört euch. Applaus bitte! Bongo. We'll be right back. ein bisschen Truppenunterhaltung für unsere Jungs und für ihr werden. Vielen, vielen Dank. So, also, es ist 10:30 durch. Wir haben noch, ich sag mal, eine gute Viertelstunde, bis das Feuerwerk losgeht. Da weiß ja keiner, dass wir heute schon abgefackelt werden. Ne? Ja klar, heute ist Eröffnungstag, heute Feuerwerk. Ne? Wir machen das schön unter uns, wie die komplette Hafenfesteröffnung, eine rein rote Veranstaltung. Wir müssen da auch ein bisschen auf Abgrenzung achten. Wir müssen aufpassen, dass da nicht mehr so viele Meidericher dabei sind. Hamborner schon mal gar nicht. Und Homberger, also. Deswegen, ne, Feuerwerk, wir jagen die Brücke in die Luft, damit da endlich Ruhe ist. Die Frage ist jetzt einfach. Ich schaue jetzt mal auf meine beiden Stammmusiker, die da hinten stehen und die Programmzettel vom letzten Mal wegrauchen.